Der kleine rote Bagger. Eines Morgens wurde in einer großen Stadt eine neue Baustelle errichtet. Es sollte ein neues Krankenhaus gebaut werden, das allen Menschen in der Nähe helfen sollte. Wie es auf Baustellen nun mal so ist, kamen natürlich alle großen Baumaschinen angefahren, um beim Bau mitzuhelfen. Auch ein kleiner roter Bagger war unter ihnen. Leider wurde er vom ersten Tag an von den großen Baumaschinen nicht ernst genommen, gehänselt und geärgert. Du bist ja viel zu klein für so eine große Baustelle. Du bist nicht stark genug, sagten sie zu ihm. Das machte den kleinen roten Bagger sehr traurig und er stellte sich daraufhin immer in die hinterste Ecke der Baustelle. Am ersten Tag, als der Bau beginnen sollte, waren die großen Maschinen gerade wieder bei ihren üblichen Angebereien darüber, wer die beste Maschine auf der Baustelle sei, als der Vorarbeiter kam und sie alle zusammenrief. Ich brauche ein Loch, das mir jemand graben muss. Es ist sehr wichtig und muss genau am Eingang der Baustelle gegraben werden. Es muss 1 Meter breit, 1 Meter lang und 1 Meter tief sein, sagte er. Als erstes kam natürlich der größte Bagger angefahren und rief, ich bin der Stärkste, ich grab das Loch. Aber leider war seine Schaufel viel zu groß. Dann kam die nächste der großen Maschinen und versuchte sein Glück. Aber auch ihre Schaufel war zu groß. Als der Vorarbeiter hinten in der Ecke den kleinen roten Bagger entdeckte. Du, da hinten, komm doch mal her, rief er. Der kleine rote Bagger war überrascht. Was will er bloß von mir, dachte er sich. Grab hier mal ein Loch. Es muss 1 Meter breit, 1 Meter lang und 1 Meter tief sein, wiederholte er die Aufgabe. Und der kleine rote Bagger war zwar zuerst eingeschüchtert, weil alle anderen Maschinen ihn beobachteten, aber er fasste allen seinen Mut zusammen und begann zu graben. Als er fertig war, kam der Vorarbeiter mit dem Maßband. Er maß das Loch von allen Seiten. Perfekt, rief er. Genau richtig. Und alle Maschinen waren ganz still. So, das Fundament für unser wichtigstes Schild auf der Baustelle ist fertig. Das hast du wirklich toll gemacht, lobte er den kleinen Bagger. Hier kommt nämlich unser Warnschild hin, um die Baustelle abzusichern, erklärte er den anwesenden Maschinen, die alle darüber froh waren. Du hast dabei geholfen, unsere Baustelle sicherer zu machen und einen wichtigen Beitrag zu unserer Arbeit hier geleistet, lobte er den kleinen roten Bagger nochmals. Daraufhin waren alle sehr überrascht und sahen ein, dass egal ob groß, schnell oder klein, jeder eine wichtige Arbeit erledigen kann. Von diesem Tag an wurde der kleine rote Bagger von den anderen Maschinen nie mehr geärgert. Er war auch sehr stolz, dass er so eine wichtige Arbeit erledigen konnte und erkannte, dass er sich nicht mehr in einer Ecke verstecken musste. Und wenn du das nächste Mal an einer Baustelle vorbeigehst, wer weiß, vielleicht hat dir der kleine rote Bagger dort eines der Löcher gegraben.